WDR 3 Hörspiel. Feige ist, wer sich vor seinen Erinnerungen fürchtet, sagte Literaturnobelpreisträger Elias Canetti mal. In dieser Woche setzt sich das WDR3-Hörspiel mit Erinnerungen aller Couleur auseinander. Heute mit Till Müller-Klugs Fotofinish. Darin geht der preisgekrönte Autor der Frage nach, was eigentlich bleibt von einem Menschen, der verschwunden ist. Erzählt wird von der erfolgreichen Fotografin Johanna Most, die aus ihrer Atelierwohnung geflüchtet ist und von heute auf morgen Stadt, Freund und Freundeskreis verlassen hat. Wo sie geblieben sein könnte, darüber spekuliert die Presse. Es kursieren Gerüchte und die Zurückgebliebenen hegen Hoffnung auf ihre Rückkehr. Doch die Protagonistin tritt selbst nie in Erscheinung. Monate nach ihrem plötzlichen Verschwinden sucht eine weniger erfolgreiche Kollegin von Johanna zwischen Bergen von Gerümpel und Fotoausrüstungsgegenständen nach frühen Arbeiten, die sie stehlen und verkaufen könnte. Und sie wird dabei ziemlich überrascht. Fotofinish von Till Müller-Klug. Regie Petra Feldhoff. All forgotten. Yesterday's school days remind me of when I was a boy. All my life I've been this lonely boy. Doch, ich gönne dir deinen Erfolg. Aber wo ist hier der Lichtschalter? Dunkel wie im Tiefseegraben und überall Stolperfallen. Unförmige Schrottkorallen. Ein Schnorchelparadies für Messis. Hier in deinem verrotteten Atelier schlummern womöglich vergessene Schätze. Oder was man dafür hält. Deine Schlecker-Hochglanzabzüge. Die hortet man jetzt in Tresoren. Explodierende Wertanlagen. Geniale Gewinnbringer. Ich finde das Licht nicht. Ich knie mich hin und warte, bis mir die Pupillen aufgehen. Doch, ich gönn dir das. Bingo. Der Blitz der Berühmtheit ist mal wieder eingeschlagen. Nicht in mich, doch ziemlich dicht daneben. Mitten in dich rein. Er trifft es wenigstens einer, die ich kenne. Ich bin ein bisschen dabei! Ich kann deine Asche riechen. Klar, so ein Blitz ist heiß und heftig. Bringt alles durcheinander. Als erstes die Frisur. So ein Blitz blondiert, wenn er es gut mit dir meint. Oder er bleicht dich blonder als blond auf Schlohweiß. So ein Blitz macht alt! Beschleunigt dich in Zehntelsekunden von Ende 20 auf Anfang 90. Nein, das meine ich nicht schadenfroh. Du leuchtest und ich schau dir dabei zu. Ist gesünder, als selbst rumzusprühen. Hoppla! Eine fußangelnde Kabeltrommel. Flohmarktschrott, Verrotter! Ich höre meine Pfandflaschen tanzen. Ich habe oder hatte dieses große Herz, wo alles Mögliche reinpasst. Sogar du und dein Riesenglück mit den Schlecker-Fotos. Diese Fotos? Geschenkt. Aber was sie für dich bewirkt haben. Was da plötzlich mit dir passiert ist. Und ein bisschen auch mit mir, weil ich dich kenne. Aber der Jo von früher, das bist du nicht mehr. Die U-Bahn fährt unterm Haus durch. Das hört man überhaupt nicht. Dann schwingt nebenan der Fußboden. Ihr Fotokram fängt an zu vibrieren und mein Lehrgut auch. Die rumpeln da gemeinsam rum und das hört man. Also ich kann das hören. Ich rieche Gerümpel, Flaschen, Pizzakartons, ein Müllschluckerzimmer. Ich könnte mein Lehrgut auch woanders lagern. Doch ich mag es lieber, wenn meine Flaschen bei ihr rumstehen und rumpeln. Meine Flaschen und ihr Fotogramm, die machen auf Rumpelgemeinschaft. Ich stolpere durch die Anfänge einer großen Fotografin. Hier in diesen beengten Verhältnissen, ohne Strom und fließend Wasser, entstanden die ersten Abzüge berühmt gewordener Kleinformate. Unter dem Namen Schlecker-Zyklus. Verdammt, ich kann die Teile nirgends finden. Jo, Mia und ich. Eine Dreier-Zweck-WG mit beschränktem Haltbarkeitsdatum. Wir wurden eine Glamour-Gemeinschaft. Jos Fotogramm war der Glamour und wir die Gemeinschaft. Alles kam zu uns hereingeschneit und wollte mitmachen, mitreden, mitessen, mitfeiern. Pling, plong, die Melodie vom Wichtigsein. Bis eines Morgens Ruhe war. Jo und Mia zogen aus. Ich blieb. Ich bin gekommen, um abzurechnen. Nerven zeige ich keine, weil ich mich über Fotos nicht aufregen kann. Ist doch bloß buntes Papier oder manchmal halt schwarz-weißes, Pixel auf Pappe oder Krümel auf Karton, ist mir egal. Aber unsere Gäste wurden immer halb verrückt davon, fast so, als hingen ihre kleinen Leben davon ab. Und manchmal habe ich zum Spaß einen von diesen Mottenmenschen mit einer kleinen Gemeinheit aufgespießt. Die sind ja spielend leicht zu treffen. Darüber haben wir uns gefreut! Und für jedes zerstörte Selbstbewusstsein kamen am nächsten Abend drei neue Sensibelchen zu uns hereingeflattert. Aber eines Morgens war sie weg! Eine saftige Entschädigung ist das Mindeste. Irgendwo in diesem Gerümpelgebirge eine vergessene Filmdose finden und versilbern. Für die schwarzen Gedanken, die ich deinetwegen hegen muss. Du bist nach London und hast mich mit dem Fotokram sitzen gelassen. Jetzt lebe ich in einer Rumpelgemeinschaft und für mich hat es immer noch Zweck, weil du weiter Miete zahlst. Warum tust du das? Damit ich deinen Kram bewache? Nie wieder hast du dich blicken lassen oder angerufen. Bloß alle paar Monate ein merkwürdiger Spruch auf dem Kontoauszug. Gib, so wird dir gegeben! Gib nicht alles für Sambuca aus. Oder alles frisch, Frau Holle? Aber wie soll ich darauf antworten? Dann müsste ich dir Geld überweisen. Doch, ich habe es dir wirklich gegönnt! In deiner Haut konnte ich im Berühmtsein baden, ohne mich selbst ausziehen zu müssen. Niemand konnte mich nass machen. Und trotzdem war ich dabei und durfte sie anschauen. Diese feucht glänzenden, wichtigen und halbwichtigen Gesichter. Nicht bloß auf Fotos oder aus der Ferne, nein. Ich durfte ihre Wangen küssen und ihren Duft einatmen. Oder sie kamen zu mir und küssten mich. Und manchmal, wenn alle Küsse schon platziert waren, sahen sie mich noch einen Moment länger an, zögerten, gaben mir Zugabesekunden und plötzlich blitzten Möglichkeiten auf. Dass es mich ja auch gibt. Zwar ohne Wichtigkeit, doch immerhin vorhanden. Anwesend. Atmen. Noch am Anfang, doch vielleicht ja vielversprechend. Voller Zukunft. Und all das kann ich fühlen, weil sie mich gerade so wunderbar intensiv anschauen. Aber meistens schielten sie links oder rechts an mir vorbei. Je nachdem, auf welcher Seite du dich befandest. Wand an Wand lebe ich mit ihrem Fotokram. Der ernährt mich und das ist praktisch. Allerdings vermehrt er sich auch. Nicht von alleine, sondern durch mich. Der Kram bewirkt, dass ich Dinge dazustellen möchte und dem gebe ich nach. Use it or lose it. Alles war und ist echt. Und trotzdem bleibe ich zum Zuschauen verdammt. Eine Voyeurin deines Erfolges. Und dieser Film langweilt mich längst zu Tode. Aber lässt sich auch nicht abstellen. Immer wieder speist er sich in mein Leben ein, will beglotzt werden. Und mittlerweile, in der x-ten Wiederholung angelangt, achte ich auf kleinste Details wie... Die Form von Sektgläsern auf Empfängen. Die Farbnuancen von Lippenstiften. Die Muster von Sofas, Bettlaken und Brustbehaarungen auf den Partys danach. Die Blinddarmnarben der Darsteller, falls sie welche haben. Oder ich suche in ihren Gesichtern nach geplatzten Äderchen und übergroßen Poren. Anzeichen von Alkoholismus oder anderen Formen des Verfalls. Immer morbider wird mein Blick. Bloß weil ich nicht mitmachen darf. Und bestimmt sind diese immer gleichen Gesellschaftsabende für dich gar keine öden Softpornos, sondern aufregend. Weil du sie lebst! Und nicht bloß anstarrst wie ich. Dauernd drückst du mich in irgendwelche widerlichen, weichen Fernsehsessel und zwingst mich, dir beim Gewinnen zuzuschauen. Dabei ist das Einzige, was ich wirklich von dir sehen will. Eine angemessene, astronomische Entschädigung. Grenzen und Gefahren der Rumpelgemeinschaft. Zwei Drittel der Wohnung stehen leer bzw. sind voll bis zum Anschlag, aber bloß bewohnt von Dingen. Flaschen und Walnüsse, Fotokisten und Fotodosen, Selbstauslöserkabel, Eigenbau-Dunkelkammer, kaputte Riesenluftmatratze, Quittengelee, Terrakotta-Krieger und mehr. Mensch, sind die laut heute. Ziemlich ausufernd, umfassend, nachhaltig flächendeckend und zugleich gezielt auf mich zugeschnitten. Hauteng, persönlich. Unverfälscht innerlich und intim wird diese Entschädigung ausfallen müssen. So viel ist klar. Zwei Drittel Rumpelgemeinschaft sind eine eindrucksvolle Mehrheit und verbreiten einen Eindruck von Einsamkeit. Eine schnelle finanzielle Infusion, um zu Kräften zu kommen. Sie war die Anziehungskraft, ich der ruhende Pol. Und jetzt rumpelt es bloß noch. Und sobald ich seelisch-materiell wieder oben bin, brüte ich etwas Angemessenes aus, eine wirkliche. Selbst die Lästergäste haben sich rar gemacht. Wiedergutmachung. Oder sie schickt mir das Geld einfach, weil sie mich noch mag. Für die Folgeschäden deines Erfolgs. Doch, ich kann das Wort mühelos aussprechen. Ich könnte ihre Sachen jederzeit abstoßen und umziehen. Doch nicht. Ich muss was zum Verticken finden. Mia. Spontaner Atelierbesuch. Kannst du nicht klingeln? Spontan hatte ich noch einen Schlüssel dabei. Sie ist weg. Bist du jetzt ihre Empfangsdame? Wie du weißt, wohne ich hier. Und ich bin zu Besuch. Hallo, Elise. Hallo. Hier ist es nicht so unordentlich, wie es aussieht. Wie geht's ihr? Soll abgenommen haben. Das Glitschgesicht. Jetzt, wo wir keinen Kühlschrank mehr teilen, nimmt sie ab. Erfolg größer gleich, Klammer auf, Lebensjahre plus Glitschigkeit, Klammer zu, geteilt durch Kilo Lebendgewicht mal Satan. Stimmt, aber erklär's nochmal. Na, sie hat einen Deal mit dem Teufel gemacht. Und statt mit Blut zu unterschreiben, hat sie ein fast körpereigenes Fett hinterlegt. Oder hingerollt. Die sagenhafte Sellout-Diät. Johanna Most. Ich kann's nicht glauben, aber ich muss. Jo, die unwahrscheinlichste von allen. Jo, die blinde Henne findet ein Getreidesilo. Jo. Die nicht zu überschätzende. Jo. Die unterbegabte. Jo. Der Eintagsbrummer. Jo. Jo. Jo. Jo. Du geblähte übergroße Null. Dich platzen sehen. Und sterben. Stimmt, aber inzwischen sieht sie anders aus. Sie war schon immer ein Jojo-Gewicht, aber jetzt ist die Schnur gerissen. Schade. Mach nochmal die zunehmende Zeitung. Ich kann's nicht glauben, aber es gab Anzeichen. Unschöne Symptome ihrer Aufblähung, die ich nicht sehen wollte. Vorletzten Winter, erstes Unwohlsein beim Frühstück. Ein winziger Vierzeiler im Stadtmagazin. Fotografiestipendium an Johanna Most. Sicher nichts Ernstes. Aufgestoßen und runtergeschluckt, umgeblättert und gleich wieder vergessen. Vielversprechender Sprint in den Frühling und Mitte Mai über eine Randnotiz in der Rundschau gestolpert. Gruppenausstellung in Tuttlingen, aber dafür braucht man keinen Arzt einschalten. Das geht vorüber. Und ging es ja auch. Monatelang nicht das Geringste gespürt und mitten im Sommerloch dann dieser plötzliche Ausschlag. Flächendeckender Befall aller wichtigen Presseorgane. Immer neue Meldungen platzen da wie Pickel an die Öffentlichkeit. Und nun ist sie für jeden sichtbar. Die fotografierende Übergröße. Johanna Most wälzt sich durch die Magazine, macht sich auf Doppelseiten breit und lächelt von Litfaßsäulen. Aber seht ihr denn nicht ihre ungesunde Gesichtsfarbe? Nein, das liegt nicht an der Druckqualität. Dieses gallige Gelb ist farbecht und ernst. Die Drüsen und der Druck. Pusteln und Publicity. Erfolgsstory und Krankengeschichte. Die stecken unter einer Decke und brüten gemeinsame Keime. Die schwärmen aus und schwirren durch die Straßen. Die springen von der Zeitung, schweben in die Atemwege. Und immer wenn ich ihren Namen lese, muss ich husten. Mein Fieber steigt mit ihrem Marktwert. Ihr Foto verpasst mir Gesichtslähmung. Und wann endlich entwickelt jemand ein Medikament gegen ihren Erfolg? Jo? Jo? Jo? Jo? Das hat gut getan. Komm uns bitte öfter mal besuchen. Euch? Mich und diesen Recyclinghof. Hier liegen noch alte Fotos von mir begraben. Ein Schuhkarton mit aufgeklebten Prilblumen. Stimmt, genau. Den habe ich vorgestern gefunden. Da, diese drei Dosen waren drin. Das sind meine Filme. Bestimmt. Und was ist drauf? Einmal Expressentwicklung. Rotlicht? Die Entwicklerdose versenken. Die Eieruhr aktivieren. Mehr Sauerstoff. Den Ventilator anwerfen. Das Bleichebad einlassen. Die Auflösung auf den Schirm. Um vier verabredet und um mich herum alles dunkel. Sie hat mich versetzt! Nicht absaufen lassen, feiner rastern, schärfer stellen. Punktgenaue Konzentration auf sie. Ihre Schritte im Treppenhaus. Der helle Klang schmaler Absätze auf rot-weißen Granitkacheln. 24 perkussive Tritte. Dann Pause. One, two. Schlüsselklirren. One, two. Türen quietschen und endlich ihre Stimme. Fragend schallt mein Name durch den Flur. Mehr Weichzeichner. Oh ja, und jetzt? Würde ich absichtlich meine Antwort hinauszögern, stimulierende Sekunden der Macht. Ihre Stimme hat sich nach mir ausgestreckt. Doch unbeantwortet lasse ich sie durch die Wohnung schweben. Wie eine losgelassene Trapezkünstlerin. Und erst unmittelbar vor dem Absturz rette ich sie mit einer beiläufigen Begrüßung. Hallo, bin hier. Die Schlieren abwischen. Was ist das? Sieht aus wie ein Rüssel. Und nun erscheint sie vor mir im Türrahmen, bleibt in dem blassgrau lackierten Rechteck stehen. Und wieder lasse ich sie warten. Diesmal, um sie länger anzuschauen. So eingerahmt und ruhig gestellt gefällt sie mir besonders. Mit der Gelassenheit eines erfolgsverwöhnten Liebhabers lasse ich meinen Blick über ihren Körper streifen, langsam. Ich habe alle Zeit der Welt und irgendwann gefällt es mir, ihr ein XXS-Lächeln zu zeigen. Unmerklich fast und doch unwiderstehlich. Sie kann gar nicht anders, als mein subtiles Mienenspiel zu mögen. Mit einem zarten Mundwinkelzucken entzünde ich auf ihrem Gesicht ein Leuchtfeuer der Euphorie. Vorsicht, es verschwimmt. Igitt, uns glitscht die Oberfläche weg. Kipp den Fixierer rein. Und während wir übereinander herfallen, genauer gesagt sie über mich, beginnt irgendwo in mir der Projektor meiner Fantasien zu ruckeln, blockieren die Bilder, kollabieren, purzeln durcheinander, verschwimmen und brennen aus. Was mich persönlich nicht sonderlich stört. Denn eigentlich habe ich schon fast genug. Bloß noch trübe Brühe. Da tut sich überhaupt nichts mehr. Los, wir probieren es nochmal. Alles auf Anfang. Ein neues Bad einlassen. Zieh die Eieruhr auf. 2, 3, 4-dimensional, hyperreal und plastisch perfekt, habe ich mir unser Wiedersehen vorgestellt. Und nun bin ich erschöpft. Ehrlich gesagt schon fast zu müde, um dir jetzt doch noch in Wirklichkeit zu begegnen. All das ein zweites Mal erleben? Ich weiß nicht. Ein sehr optimistisches und wohl nicht das allerwahrscheinlichste Szenario. Hoffentlich wird das nicht so anstrengend. Wenn du kommst. Wenn überhaupt. Jo? Jo? Lutz? Ich bin mit ihr verabredet. Hier? Wann? Jetzt gleich? Wo ist sie denn? London, oder? Nein. Doch, irgendein Preis, Tatatatü. Turner-Preis. Niemals. Schön, dann kriegt ihn jemand anderes. London ist längst gelaufen. Als nächstes kommt Sydney. Und wann ist Slubice? Slubice war letzten Frühling. Stimmt. Aber wird es wiederholt? Slubice war und ist einmalig. Slubice hat niemals aufgehört. In Slubice habe ich sie wach geküsst und seitdem hat sie nicht mehr geschlafen. Slubice ist, wenn die Vergangenheit von der Zukunft berührt und verführt wird. Das ist dein Slubice, meins nicht. Ich habe das jahrelang vorbereitet. Ohne Slubice wäre sie heute noch Polizeifotografin. Sie war schüchtern und ich bin es nicht. Sprechen war nicht ihr Ding, nur sehen. Sie hat Augen für 10. Sie sieht was, was du nicht siehst und mehr nicht. Doch, sie sieht was, was du nicht siehst und macht ein Foto. Das ist alles? Damit kann man keine Villa kaufen. Das reicht für eine Nacht im Rucksackhotel. Wenn man jemanden an der Rezeption kennt und nicht so schüchtern ist, wie sie es war, sondern lächelnd seine Mappe hier zeigt und möglichst noch ein bisschen mehr, also sich im richtigen Winkel und Outfit über die Empfangstheke beugt und sich diesen uralten, zugegeben billigen, aber zutiefst wirksamen Spielchen hingibt, die sie nicht beherrscht hat und ich umso mehr. Sie kann fotografieren und ich telefonieren. Ich habe sie alle zum Fließen gebracht. Die Europagelder und die Kuratorin, Kapital und Karma, Kritik und Kunstklicke. Slubice ist das große Schmelzen und Schmatzen. Slubice ist, wenn sich Augen und Münder weit öffnen, sich die Zeit angenehm zähflüssig anfühlt und die Oder unter der Europabrücke gefühlvoller strömt als bei jeder anderen Ausstellungseröffnung. Slubice ist eine gurgelnde Liebkosung der Brückenpfeiler, die zu uns herüberweht wie psychedelisches Orgelspiel. Wenn sich vielleicht anfangs in einigen wichtigen Hinterköpfen noch verstohlene Vorbehalte versteckt hielten, so sind sie inzwischen geschmolzen und haben nichts hinterlassen als dieses wunderbare Vakuum, wo sie alle einen neuen Namen hören wollen. Wo sie eine Mund-zu-Ohr-Beatmung fordern gegen den Unterdruck in ihren Köpfen. Wo sie nach Frischfleisch lechzen. Selbst die sattesten alten Säcke und die abgeklärtesten Trullers glauben nun einen feuchten Moment lang an das Neue. Und plötzlich sehen sie es vor sich an den Wänden hängen. Ja, schaut euch diese Arbeiten ruhig zweimal an. Es gibt sie wirklich. Ihr seid keine Kaiser und ich bin kein Spaghetti-Trägerkleid. Alles echt hier. Dies sind die Fotos von Jo Most. Slubice ist also gegenüber von Frankfurt an der Oder? Slubice war anders. Stimmt. Ich vergaß zu erwähnen, dass du auch dort ausstellen solltest. Leider wurdest du mit deinen Bildern nicht rechtzeitig fertig. Ich war fertig. Ich wurde abgeschleppt, das weißt du genau. Ein polnischer Parkwächter hat meinen Transporter auf einen Schrottplatz schleppen lassen. Und ich habe ihn erst nach 3 Wochen wiederbekommen, das weißt du ganz genau. Und dabei hatte ich einen gültigen Parkschein. Und wie auch immer, Slubice... Slubice ist abgehakt. Slubice kommt nicht wieder. Genauso wenig wie Jo, die dich immer bloß als Trittleiter benutzt hat. Und für die Sterne, nach denen sie heute grapscht, dafür reichst du, kleine, quietschige 3-Stufen-Trittleiter, eben nicht mehr aus. Malst du eigentlich noch? Manchmal. Ich könnte einige Anrufe machen. Nur für dich. Bestimmt. Jo? Jo? Jo? Jo? Die Eieruhr für die Abzüge. So face from my childhood days. A smiley girl, not a friend. Milky red, funny face, smiling smile. Hier, diesmal sind sie was geworden. Puh. Wer oder was zum Teufel ist das? Sieht elend aus. Irgendeine langweilige Leiche. Muss noch ein Film aus ihrer Polizeizeit sein. Mist. Du hast doch gesagt, die Dosen gehören dir. Ja, sie hat sie mir geschenkt, aber das Zeug ist wertlos. Da. Es hat sich bewegt. Blödsinn. Doch. Es dreht seinen Kopf. Vielleicht, weil es noch feucht ist. Es entwickelt sich weiter und wir müssen es abschrecken. Ein aufgeschlitzter Gaul, oder? Scheußlich. Irgendein holographischer Effekt. Ein Pferdewurstposter. Bitte sag nicht sowas. Doch, mir fällt es wieder ein. Da war dieser Pferdefolterer unterwegs. Die Polizei hat ihn monatelang gejagt und sie musste die toten Viecher fotografieren. Aber das hier lebt noch. Halbtote waren auch dabei. Warum tut sie mir das an? Hat nichts mit dir zu tun. Nächstes Bild. Hat es wohl. Vorsicht, es will ausschlagen. Dann macht es endlich tot. Ich weiß genau, warum sie das tut. Siehst du irgendwo ein Bolzenschussgerät? Bloß weil ich ihre Fotos nicht so toll fand. Dabei finde ich von niemandem die Fotos gut. Ich interessiere mich einfach überhaupt nicht für Fotografie. Achtung, es wackelt mit den Flanken, oder wie das heißt. Und irgendwann habe ich besoffen auf eins ihrer Fotos gezeigt und gesagt, wie ein Pferdeposter, bloß teurer. Igitt, mach das weg! Elise, das bildest du dir ein. Das sind bloß alte Polizeifotos. Siehst du, nichts zappelt mehr. Das Pferd bleibt ruhig liegen und wird schwarz. Und im nächsten Bild sagt's mir, ich kann nicht hinschauen. Das Pferd bleibt immer noch ruhig liegen und ist schwarz. Der Hintergrund ist dunkler geworden. Der Pferdekörper sackt weiter in sich zusammen. Ein paar freiliegende Rippenknochen schimmern in der Abend- oder Morgensonne. Es wird wieder heller. Die Wunden schließen sich und sein Fell oder Pelz oder was immer das ist, wächst wieder nach. Komisch. Aber es bleibt ganz ruhig liegen. Sein Kopf beginnt sich zu verformen und da, wo seine, wie sagt man, Nüstern waren, wächst ihm jetzt zu einer Art Rüssel. Und naja, der Hintergrund hat sich auch verändert. Es liegt jetzt nicht mehr auf der Wiese, sondern auf einem Parkettfußboden. Aber ist immer noch ganz friedlich. Sieht zwar nicht wirklich wie ein Haustier aus und ist alles andere als niedlich, aber wenigstens tut es niemandem etwas zuleide. Nicht jetzt und auch nicht auf den nächsten drei Bildern. Und deshalb sollten wir es einfach schlafen lassen und lieber Schluss machen mit unserer kleinen Fotoshow. Nein! Sag mir, was es ist, oder ich schau selber hin. Es ist ein Ameisenbär. Er hat dein gelbes Halstuch umgebunden, liegt tot in deiner vollgemüllten Wohnung und wird von Ameisen, die er früher noch gejagt hat, langsam Knochen für Knochen abgefrühstückt. Wie krank muss man sein, um sich sowas auszudenken? Sie wollte dich verletzen. So ist sie. Und für sowas bekommt sie dann diesen Tatütata. Turnerpreis. Nein, London ist gelaufen. Kapiert es endlich. Meint ihr, sie kommt noch? Jo? Jo? Jo? Ja, sie wollte mich hier treffen, sagte ihre SMS aus London. Bitte hör auf damit, London ist längst gelaufen. Nein, sie wurde nachnominiert. Stimmt, ich hab's gesehen. Sie ist in der Endauswahl für diesen, wartet mal, Turnerpreis. Sie hat diesen Preis nicht verdient. Wahrscheinlich kriegt sie ihn gar nicht. In der Endrunde sind 5 Leute. Wenn das wahr ist, müssen wir es verhindern. Sie gewinnt ihn. Sie gewinnt immer und wir müssen uns endlich wehren. Wir müssen hinfliegen und ihre lächerlichen Bilder aufschlitzen. Wir? Es sind Fotos. Sie macht einfach neue Abzüge oder lässt sie machen. Ihr Assistent regelt das für sie. Du bist träge und du traust dich nicht. Doch, aber wozu? Um ein Unglück in letzter Minute abzuwenden. Merkt ihr gar nichts mehr? Wir sitzen in der Falle und nicht nur wir. Dahinter steckt ein erfolgsverrücktes System. Diese schlimme Schleimspur, die ihr Leben ist, soll vergoldet werden. Und dabei steht sie für alles Falsche. Glaubt ihr, sie war zufällig bei der Polizei? Sie ist die deutsche Schäferhündin der Fotografie. Vor Jahren schon hat sie gierig und strebsam ihre Karrierefährte aufgenommen und sich immer weiter von uns entfernt. Inzwischen sind wir längst für sie gestorben. Dabei wäre sie ohne uns nie aus ihrer seelischen Polizeikaserne herausgekommen. Und in Wahrheit ist sie es bis heute nicht. Sie hat bloß die Uniform gewechselt. Sie trägt jetzt Künstlerinnenkluft und alle glauben es ihr, weil sie es glauben wollen und sollen. Weil solche verkleideten Schäfer-Schoßhündchen wie sie genau das sind, wonach sich der Kunst- und Gesellschaftsbetrieb die Finger leckt. Und was er sich in seinen Hörsaal-Hundesalons heranzüchtet. Und je mehr sich diese glitschige Weichspüler-Fraktion durchsetzt, desto härter und unerbittlicher wird es für alle, die anders sind. Die rutschen dauernd auf den Schleimspuren aus und können kaum noch aus ihrem Haus gehen. Die verlieren ihre Öffentlichkeit und werden in die miefig-freakigsten Ecken des Internets abgedrängt. Und deshalb ist dieser Preis ein entscheidender Präzedenzfall. Johanna Most muss gestoppt werden. Und du, Lutz, wolltest für mich telefonieren. Schon, bloß wen soll ich da anrufen? Die Queen? Das Bundesverfassungsgericht? Gaddafi? Der zweite Film. Endlich. Damit können wir ihr vielleicht noch ein Bein stellen. Mother, Mother and Son stood by a day. Plötzlich verströmt sie diese kribbelnd-kriminelle Energie. Sie hat ein zerstörerisches Funkeln in den Augen und das steht ihr gut. Sie sieht was, was sonst niemand sieht und schlägt kein Kapital draus. Sie verschwendet sich an ihre Neidleidenschaft, morbide und doch magnetisierend. Fast möchte ich ihr Komplize werden, bloß um ihr irgendwie näher zu kommen. In meinem Kopf ist eine Karte, die uns beide tief ins Innere dieses Sperrmüllgebirges führen kann. Und irgendwann stoßen wir dort gemeinsam auf eine Kiste. Ich weiß es genau, weil ich selbst schon einmal hineingegriffen habe. Und der Griff damals hat sich gelohnt. Anfassen lohnt sich immer. Vorsicht, die Fotos sind noch feucht. Alles gleißend weiß. Falsche Blende oder die Dunkelkammer hat ein Leck. Nein, das ist eine Eisfläche, da sind überall Kratzer drauf. Eine winterliche Windschutzscheibe? Es sind Schlittschuhspuren, eine große geschundene Eisbahn, die auf ihre Poliermaschine wartet. Da kommt sie und das Bild beginnt zu vibrieren. Das ist die U-Bahn, die unter unserem Haus durchfährt. Wie auch immer, das Eis ist wieder glatt. Und die Arena ist ausverkauft. Eine Musik setzt ein, aber auf dem Foto lässt sich nicht genau erkennen, welche. Nächstes Bild. Ein Gesicht in Großaufnahme. Irgendwoher kenne ich diese Frau. Sie hat Ringe unter den Augen. Aber warum gleich fünf? Es sind die olympischen Ringe. Sie ist gekennzeichnet vom olympischen Konkurrenzkampf. Sie beginnt ihre Kür. Sieht eher aus wie das Pflichtprogramm. Sie läuft immer wieder aus dem Bild. Komische Kameraführung. Der Fokus schwenkt über die Bande in die vordersten Zuschauer rein. Und springt zurück auf die Läuferin. Sie trägt ein kobaltblaues Paillettenkostüm. Mit violetten Flatterfransen. Da, der Doppelachsel. Gleich macht sie den Toldo. Und niemand sieht ihn. Sie ist schon wieder aus dem Bild gelaufen. Die Kamera bleibt immer an derselben Reklametafel hängen, an der mit dem Budweiser-Emblem. Ich will den Toldo sehen. Nächstes Bild. Da kauert irgendetwas hinter der Bande. Ein Mann. Er springt auf und schwenkt eine schwarze Stange. Das ist 1994. Der Anschlag auf Nancy Kerrigan. Aber er schlägt nicht zu. Was ist das? Sie will aus mir eine neue Tonya Harding machen. Eine eifersüchtige Eishexe. Und fast hätte sie mich so weit gehabt. Er macht ein feierliches Gesicht und merkwürdige Bewegung mit seinem Stab. Als würde er einen Spielmannszug anführen. Oder eine religiöse Prozession. Oder ein Inquisitionsgericht. Sie will mich zur Hexe machen und mich in einer Show des Scheiterns verheizen. Nein, also das kann ich jetzt nicht erkennen. Weil du es nicht sehen willst. Allem, was ich bin und tue, drückt sie ihr miesmachendes Brandzeichen auf. Mängelexemplar! Seit ich sie auf der Akademie kennenlernen musste, hat sie mir mein Leben zum B-Film gemacht. Sie hat mein Bewusstsein gekapert. Sie hat mich auf einen absurden Verfolgungskurs gebracht, mir ein würdeloses Wettrennen aufgezwungen. Und heute hinke ich hinterher wie ein angefahrenes Kaninchen dem ICE und habe kaum noch eine Chance, sie jemals einzuholen. Obwohl ich doch alles gebe und mir keine Pausen und nicht die kleinste Karotte gönne. Ich faste, ich bin fleißig und falle immer weiter zurück. Und ohne sie hätte ich mein blutverschmiertes Trikot und alle Pinsel und Farben längst weggeworfen und wäre aus dem Gleis gehoppelt. Hätte versucht, wieder menschenähnlicher zu werden und hätte jetzt Kinder oder wenigstens eine Katze. Kannst ja alles noch haben. Da, da, der Mann hat aufgehört zu dirigieren. Er lächelt und präsentiert seinen Stab. Überall in der Arena sind die Zuschauer aufgestanden. Ich müsste irgendwohin verschwinden, wo mich nichts mehr an sie erinnert. Aber sie lauert ja in jedem Museum. Die scheinen auf etwas zu warten. Vielleicht auf die Hymne. Nächstes Bild. Gegen ihre internationale Karriere hilft nicht mal die Emigration. Er lächelt noch immer. Ich kann doch nicht immer nur weglaufen. Vorsicht, er holt aus. Von der Decke regnet es violettes Konfetti. Mein Knie! Du hast mich getroffen. Das war ich nicht. Mich hat jemand geschlagen. Mia, du bist über das Stativ gestolpert. Ich geh da gleich einen Eisbeutel holen. Da, da kommt wieder die Poliermaschine. Obwohl die Läuferin noch auf dem Eis ist. Nächstes Bild. Der bärtige Fahrer hält mit einer Hand das Lenkrad und in der anderen... Eine Fackel. Er fährt rechts ran an die Budweiser-Bande. Und übergibt die Flamme an den Stabschwenker. In der Arena stehen die Menschen wieder auf und der Stabschwenker, Nächstes Bild. Der Stabschwenker macht ein feierliches Gesicht. Er hebt die Fackel und... schluckt das olympische Feuer. Das Eis beginnt zu schmelzen. Die Poliermaschine kreist festgefahren auf der Stelle. Die Läuferin... starkst durch den Matsch, ohne ihr Lächeln zu verlieren. Sie... knickt um, zieht ihre Schlittschuhe aus und tanzt barfuß weiter. Und jetzt nimmt die Poliermaschine wieder Fahrt auf. Schwerfällig rumpelt sie in Richtung Ausgang. Die Tore der Eisbahn öffnen sich. Quietschend und funkensprühend schiebt sich die Maschine über den nackten Beton. Nun öffnen sich auch die Außentore der Arena. Auf dem Gesicht des bärtigen Fahrers flackert ein unterdrücktes Grinsen. Er greift unter das Armaturenbrett und legt mehrere Schalthebel um. Auf seinen behaarten Unterarmen schwellen die Adern an. Nächstes Bild. Ohne anzuhalten, poltert die Poliermaschine aus der Arena auf die Straße und versucht, sich in den Stadtverkehr einzufädeln. Verwirrung, Hupen, Reifen quietschen, Blechschäden. Unbeirrt setzt die Maschine ihren Weg fort. Nächstes Bild. Die Poliermaschine überholt auf dem Highway einen goldenen Minivan mit getönten Scheiben. Und jetzt? Es ist seltsam. Jetzt fährt sie vorbei an einem deutschen Autobahnschild. Da, noch eins. Na gut, offenbar befindet sie sich jetzt irgendwo auf dem Berliner Ring. Die Karosserie verformt sich im Fahrtwind und... und nun sieht die Poliermaschine aus wie ein gewöhnlicher weißer Kleintransporter. Nächstes Bild. Noch ein Schild, Frankfurt-Oder, 50 Kilometer. Ja, wir sollten vielleicht einfach Schluss machen mit unserer kleinen Fotoshow. Nein, mach weiter, Lutz. Oder ihr schaut euch den Rest ohne mich an. Jo wird jetzt wohl nicht mehr kommen und... Lutz, du bleibst hier. Elisa, die nächsten Bilder bitte. Der weiße Transporter steht im Stau am Horizont. Fahnenstangen und Kontrollhäuschen. Es ist die Warteschlange vor einer Grenze. Das polnische Wappen, er wird durchgewunken. Jetzt fährt er von der Autobahn ab und weiter nach... Nächstes Bild. Das Ortsschild von Slubice. Dämmerung und vergilbte Vorstadtbeleuchtung. Nächstes Bild. Ein rausgeputzter Stadtteil mit renovierten Fassaden. Nun ein modernes Kongress. Zentrum, ein weiträumiger Schotterparkplatz funkelt im Flutlicht. Knirschend fährt der Transporter über das Areal, parkt ein, die Fahrertür öffnet sich und heraussteigt. Es ist mein Transporter, da sind meine Bilder drin. Jetzt Jo am Parkhäuschen, wie sie ein Ticket kauft. Nächstes Bild. Lutz lehnt am Parkhäuschen und spricht mit dem schnauzbärtigen Parkwächter. Lutz und Parkwächter vor dem Transporter kniend und Nummernschild abschrauben. Und schließlich haben wir noch die Motive. Polnisches Polizeiauto sowie ein Parkwächter Schnauzbart im Halbprofil, beleuchtet vom gelben Warnfeuer eines Abschleppwagens. Wir haben deine Bilder vorübergehend ausgelagert. Tut mir leid. Ist das alles? Nein, es war Jos Idee. Und glaubst du oder nicht, es war gut gemeint. Wir hätten die schließlich auch ausladen können. Mia? Du musst ihn vor Gericht bringen. Lebenslänglich in die Dunkelkammer? Wir dachten, ein Missgeschick ist leichter zu verkraften als eine Absage. Es ist wenigstens kein Qualitätsurteil. Es war schließlich Slubice. Ein Ausnahmezustand. Slubice war Jos definitiver Durchbruch. Den konnte sie nur allein durchziehen. Sie ist besessen. Ihr kennt sie doch. Jetzt erst kenne ich sie. Sie musste meine Bilder aus dem Weg räumen lassen. Ich weiß jetzt, meine Bilder waren ihr wichtig. Ich bin nun ein fester Bestandteil ihrer Erfolgsgeschichte. Machen wir die letzte Dose auf. Nein, ich hab genug. Mia, was sind die Fotobüchsen der Pandora? Zu spät. Sie ist offen. Und sie ist leer. Jo? Jo? Jo? Jo? Jo? A smiley girl, not a friend. Milky red, funny face, smiling smile. Fotofinish von Till Müller-Klug. Es spielten Mia, Kathleen Gavlich, Elise, Astrid Meierfeld, Lutz, Alexander Hauff. Musikauswahl Frank Dommert. Technische Realisation Markus Hassler und Mechthild Austermann. Regieassistenz Christine Knecht. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2004. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.